Zum Tag der Sonne gab es in Bangladesch, Mexiko und Tansania Seminare über die Verdienste des Präsidenten Kim Il-sung. An den Orten der Seminare waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Die Redner hoben hervor, Präsident Kim Il-sung sei der Gründer der Partei der Arbeit Koreas und der Demokratischen Volksrepublik Korea, die Weltwunder und Erfolge ununterbrochen schaffen und den Kampf der progressiven Parteien und Völker um die Souveränität kraftvoll ermutigen. Aus gleichem Anlass wurden in Rumänien, Thailand, Singapur, Indonesien, Äthiopien, Nigeria, Sambia und Angola die koreanischen Filme vorgeführt.